Also wenn ich Kontrollverlust erleben möchte, und zwar nicht großen, sondern diesen kleinen, diesen störenden, diesen lästigen Kontrollverlust, dann brauche ich in meiner Welt nur im Internet einzukaufen und zu versuchen, mit meiner Kreditkarte zu bezahlen. Meine Kreditkarte hat nämlich die Eigenschaft, also das Unternehmen schickt mir einmal im Monat, wirklich per Brief, den neuen Code für Online-Bestellungen. Und wenn ich online etwas bestelle, bin ich zumeist weit weg von meinem Büro, wo dieser Brief liegt. Und kann damit online nicht wirklich gut bestellen. Jetzt werden natürlich manche sagen, naja, da gibt es ja auch Apps dazu. Selbstverständlich, auch ich habe auf meinem noch relativ jungen iPhone, das ist jetzt 4 Monate alt, diese App installiert. Und man glaubt es kaum. Diese App funktioniert natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es an meinem iPhone liegt. Allzu viel kann ich ja gar nicht eingeben, meine E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer. Und da wähle ich jene Telefonnummer, wo mir auch die TAN immer übermittelt wird. Also die muss ja stimmen. Auch die nette Dame, die mir in der Hotline dann geholfen hat, hat mir nicht geholfen. Sie hat mir nur einen Rückruf eines Technikers angekündigt, der auch nicht gekommen ist. Das ist das schleichende Gift des Kontrollverlusts. In ganz kleinen Portionchen kommt das Gift und wir nehmen es ein und werden dann im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen giftig. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Warum jetzt schleichendes Gift und Kontrollverlust? Nun, beim Kontrollverlust meine ich nicht die großen Dinge. Also Krieg, Pandemie, Krankheit, das meine ich nicht. Das können wir und das wissen wir auch, dass wir hier sehr wenig Möglichkeit haben, es wirklich unter Kontrolle zu halten. Kontrollverlust ärgert uns ja viel mehr, das, was jeden Tag passiert. Also der Fahrkartenautomat, der nichts ausspuckt. Oder in der Tiefgarage, wo das Gratisticket ganz einfach nicht funktionieren will. Und beim Supermarkt, wo natürlich keine zweite Kasse aufgemacht wird. Das ist der Kontrollverlust, der uns wirklich nervt, bis hin, dass die Bankomatkarte gerade jetzt das Limit erreicht hat und wir bei IKEA nichts mehr einkaufen können. Und warum schleichendes Gift? Nun, es sind die ganz kleinen Portionen. Jede für sich macht nichts aus. Das macht uns auch nicht unglücklich. Aber während eines Tages, während einer Woche oder gar eines Monats sammelt sich da ganz schön was an, schleichendem Gift an. Und das macht uns dann wirklich unzufrieden. Und was es dann mit uns macht, das schauen wir uns heute an. Denken Sie vielleicht einmal an so einen Tag oder eine Woche, und das hat man ja manchmal, nicht? Das gibt es doch nicht. Eine Sache geht schief, die nächste geht schief. Das Gesetz von Murphy stimmt. Murphy schläft nicht, es geht etwas schief, wenn es schief gehen kann, und das zumeist zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wir möchten noch schnell dieses eine wichtige E-Mail abschicken. Und just in diesem Moment funktioniert Gmail nicht. Wir können überhaupt nichts tun. Wir wissen gar nicht, wie Gmail funktionieren soll. Wir kennen niemanden bei Gmail. Wir können niemanden anrufen. Ich sage es immer ganz extrem. Wir können nicht einmal schimpfen, weil es sinnlos ist. Also fressen wir es im wahrsten Sinne des Wortes in uns hinein. Wir nehmen dieses schleichende Gift auf und es sammelt sich bei uns an. Das Einzelne macht überhaupt nichts aus. Als nächstes stehen wir im Stau. Als nächstes schneidet uns ein netter Radfahrer vielleicht und wir müssen eine Vollbremsung hinlegen. Und das eben bei McDonald's eingekaufte Menü landet im Fußraum des Beifahrersitzes. Sie wissen, wie solche Tage sind. Sie sind eine Ansammlung von Unzulänglichkeiten, die sich außerhalb unseres Einflussbereiches befinden. Und das ist das schleichende Gift, das uns am Abend dann eigenwillig reagieren lässt. Am Abend genügt dann manchmal eine Kleinigkeit, um das berühmte Fass zum Überlaufen zu bringen. Es muss aber gar nicht am Abend sein. Es kann auch am Nachmittag in der Firma sein. Und deshalb bringe ich auch diese Ausführungen. Weil Sie sind vielleicht Vorgesetzter oder Führungskraft in einem Unternehmen. Sie sind vielleicht die Inhaberin. Ihnen gehört die gesamte Firma. Und Sie möchten doch darauf achten, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Kontrollverlust nicht auch noch in Ihrem Unternehmen erleben. Weil was macht der Kontrollverlust dann mit uns? Wir werden lethargisch. Man kann ohnehin nichts machen, da kann man nichts ändern, das muss man so hinnehmen. Ich habe das Passwort eingegeben, habe eine Fehlermeldung bekommen und kann nicht weiterarbeiten. Das ist jetzt sicher übertrieben, aber in diese Richtung geht es ganz einfach. Sie haben solche Dinge nicht in Ihrem Unternehmen? Also wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin Gefahr läuft, ganz einfach frustriert zu sein, weil er nichts machen kann, er oder sie? Nun, dann schauen Sie vielleicht einmal in Ihre Homeoffice-Regelung. Oder schauen Sie sich das ein oder andere Formular an, das vielleicht sogar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf ausfüllen müssen. Oder die Spesenabrechnung, wo ganz gefinkelte Prüfmechanismen eingebaut sind, die dann in der Praxis halt doch nicht so funktionieren, wie es sich der Programmierer vorgestellt hat und nur zu Frustration und letztendlich zu Fehleingaben führen. Weil man kann ja ohnehin nichts machen. Im Gegenteil, man muss etwas machen. Und zwar immer darauf achten, dass alles, was in einem Unternehmen sozusagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abverlangt wird, ihnen auch die Kontrolle über das Tun gibt. Weil nur wenn ich einem Menschen die Kontrolle über sein eigenes Tun gebe, wird er das Maximum an Performance abliefern können. Wenn ich immer Angst davor habe, dass wiederum das System, die EDV, ein Formular, eine Vorschrift, die ich vielleicht übersehen habe, mir dann ein Bein stellt, über das ich dann zu stolpern drohe, was mache ich dann? Vorsichtig sein. Und vorsichtig sein heißt im Regelfall, ich mache tendenziell weniger. Ich mache es vielleicht auch weniger rasch, mit weniger Zügigkeit. Lasse mir mehr Zeit, bedenke noch das eine oder das andere, frage andere, wie die das sehen. Und so wandern die Tage und Wochen ins Land und es wird immer schlechtere Performance geben. Das ist nicht gut. Also achten Sie bitte darauf, Ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht die Kontrolle über das eigene Tun zu nehmen. Also lassen Sie die Kontrolle auch bei jenen, die die Aufgabe erfüllen sollen. Und haben Sie ein ganz klein wenig Vertrauen in Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie werden es Ihnen durch entsprechende Leistung danken, weil es dann sehr angenehm ist, in Ihr Unternehmen arbeiten zu kommen. Weil man eben nicht Gefahr läuft, wieder einmal diese kleine Frustration zu erleben und das schleichende Gift Stück für Stück akzeptieren zu müssen. Das sollte in Ihrem Unternehmen nicht der Fall sein. In diesem Sinne, alles Gute mit dem schleichenden Gift und der Vermeidung des schleichenden Gifts. Wir werden noch 3 weitere Episoden und Themen uns anschauen. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Podcast-Serie Das schleichende Gift gibt es in 4 Episoden.